Schau den Untergrund und ihr seht die Anzeichen. Weil und glaub ich, teilt die Rap ihr echt tiefen Parts zeigen. Er geht um tiefe Wahrheiten und keine Arenas von der Stange. Es sind Tatsachen, ein bisschen Deepness, die ich verlange. Ihr seid tatsächlich imstande, lügt das Blaue vom Himmel. Nur mehr Erfolg zu garantieren, hat das Blaue meist den Pimmel. Ich genier mich für euch Bitches und vor lauter Fremdscham kollabier ich durch Geficktes, denn die Grenze ist echt schmal. Zwischen Trend und Skandal, Skinny Jeans und Business Merch. Geht's hier nur noch um Style, weil ich scheiß auf such a search. I think it's time to merge, um Spreu vom Weizen zu trennen. Schickt die Schleime alle pennen, weil nur dope Reime brennen, will keinen Teig das nennen. Macht euch selbst ein Bild im Netz, checkt die Deutschrap-Blogs. Das ist mein Tipp für fette Raps, hier will sich keiner verkaufen. Und sie glauben an harte Pop, es geht um keine Chartsplatzierung, ob der Top-Hit floppt. Hip-Hop wird wiederkommen, wie der Phönix aus der Asche. Wird verbannt, verbrannt, doch verkannt in seiner Sache. Erst eine tightere Waffe, als die Plattenbosse dachten. Jeden einzelnen Chartsaffen werden die Schattenposse schlachten. Hip-Hop wird wiederkommen, wie der Phönix aus der Asche. Wird verbannt, verbrannt, doch verkannt in seiner Sache. Erst eine tightere Waffe, als die Plattenbosse dachten. Jeden einzelnen Schatzaffen werden die Schattenposse schlachten. Steh nicht auf blinde Aktivisten, jeden tiefen Satz vergiften. Und nur für einen Ruhm wieder einen Flächenbrand anstiften. Bin zu alt zum Schimpfen oder wenigstens zu müde, um ein krankes Biss zu pimpen. Braucht es mehr als nur eine Lüge, das ist der Grund, warum ich übe, noch direkter zu schreiben, für ein bisschen Licht ins Trübe, meine Seele herzuzeigen. Ihr seht ein lebendiges Zeichen der totalen Hingabe. Und ich werde weiter bleiben, weil ich kein Glaskinn habe. Ich stell die Charts in Frage, mach aber nicht alles schlecht. Vielmehr freue ich mich darüber, ist ein Künstler mal echt. Ich gönne jedem das Geschäft, der mehr als unterhält. Doch zu viele halten sich für den Chef der Unterwelt. Wer nun Recht behält, wird die Zeit uns sicher zeigen. Doch im Guerilla War wurde schon mancher Held zum Feigen. Die Besatzer zu vertreiben ist wie Hip-Hop freizulassen. Beides wird passieren, euch bleibt leider nur das Gaffen. Hip-Hop wird wiederkommen, wie der Phönix aus der Asche. Wurde verbannt, verbrannt, doch verkannt in seiner Sache. Erst eine tightere Waffe, als die Plattenbosse dachten. Jeden einzelnen Schatzaffen werden die Schattenposse schlachten. Hip-Hop wird wiederkommen, wie der Phönix aus der Asche. Wurde verbannt, verbrannt, doch verkannt in seiner Sache. Erst eine tightere Waffe, als die Plattenbosse dachten. Jeden einzelnen Schatzaffen werden die Schattenposse